Nein zur Bestandsdatenauskunft. Eine Information der Piratenpartei Deutschland. Privatsphäre ist Menschenrecht, auch im Internet. Am 21. März 2013 hat der Bundestag erneut ein Gesetz beschlossen, welches tief in unser Grundrecht auf Privatsphäre eingreift. Das Gesetz erlaubt staatlichen Diensten und Behörden, Geheimdienste, Polizei, BKA und Zoll, den weitreichenden Zugriff auf sogenannte Telekommunikationsbestandsdaten. Darunter fallen Passwörter, Geburtsdatum, PINs, PUCs, Anschrift, Name, Rufnummer. Noch im Februar 2012 hat das Bundesverfassungsgericht das rot-grüne Gesetz zur Datenauskunft nach einer Verfassungsbeschwerde von Patrick Breyer, aktiv beim Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung und den Piraten, für verfassungswidrig erklärt. Auch bei der nachgebesserten Version wurden massive Bedenken bei einer Expertenanhörung im Hinblick auf Daten- und Grundrechtsschutz geäußert. Dem Gesetzentwurf stimmten die Fraktionen von CDU/CSU, FDP und SPD zu. Dagegen stimmten Grüne und Linke. Für den Beschluss im Bundestag waren nur 30 Minuten vorgesehen. Wie beim Meldegesetz war nur eine Handvoll Abgeordneter anwesend. Nun kommt das Gesetz zur endgültigen Abstimmung in den Bundesrat. Es geht um eure Privatsphäre. Abfrage von Passwörtern und PIN/PUC. Neben Bestandsdaten wie Namen und Adressen können über eine elektronische Schnittstelle sogar Klartextpasswörter, zum Beispiel von E-Mail-Postfächern, sowie die PIN- und PUC-Nummern von Handys und Ähnlichem abgefragt werden. Indirekt könnten Behörden über die Passwortzurücksetzung auch Zugangsdaten für Dienste wie Facebook und Google abgreifen. Keine wirklichen Hürden. Nur bei der Herausgabe von Passwörtern und PIN und PUC ist ein Richtervorbehalt vorgesehen, welcher in der Praxis aber kein Schutz ist und oft umgangen werden kann. Beschlagnahme oder Gefahr im Verzug. Bei allen anderen Fällen gibt es keine wirksame Prüfstelle außer den Behörden selbst. Elektronische Schnittstelle. Jeder Internetnutzer, Besucher einer Website oder Mailabsender kann jederzeit namentlich identifiziert werden. Über die vorgesehene elektronische Schnittstelle kann für jede IP-Adresse die Identität der Person abgefragt werden, was zu massenhaften Abfragen geradezu einlädt. Damit können zum Beispiel Besucher einer Behördenwebsite dank Bestandsdatenabfragen ohne Richtererlaubnis direkt identifiziert werden. Langfristig ist zu befürchten, dass sich daraus eine automatisierte Datenabbruch-Flatrate für Behörden entwickelt. Auf Benachrichtigung ist kein Verlass. Die Benachrichtigung kann stark zeitverzögert erfolgen oder ganz ausbleiben, wenn überwiegende schutzwürdige Belange Dritter dem entgegenstehen. Betroffene können ohne Benachrichtigung später nicht die Rechtmäßigkeit von Eingriffen überprüfen. Schon bei Bagatelldelikten. Der Zugriff auf IP-Adressen und Personendaten darf bei bloßen Ordnungswidrigkeiten und ganz allgemein für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben erfolgen. Ermittlungsbehörden und Geheimdienste dürfen also nach Lust und Laune tief in unsere Privatsphäre eingreifen. Zugriff durch Behörden. Der Zugriff auf die Daten durch Geheimdienste wie den Verfassungsschutz und den BND ist inakzeptabel. Durch das neue Gesetz bekommt außerdem das Bundeskriminalamt neue Befugnisse und entwickelt sich zunehmend zu einer Art Internetpolizei, obwohl das nicht deren Aufgabe ist. Weitere Informationen findest du hier. www.bestandsdatenauskunft.de www.piratenpartei.de/tag/bestandsdatenauskunft/ Gesprochen von Klaus Graf. Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes Piratenpartei Deutschland, Pflugstraße 9a, 10115, Berlin.